Konzert im Deutschlandfunk Kultur. Sie hörten Konstantin Wecker im Trio mit Fanny Kammerlander am Cello und Jo Barnicke an den Keyboards. Mitgeschnitten von Deutschlandfunk Kultur am 2. Juli im Schlosspark zu Neu-Hardenberg. Und wenn Sie selbst bei diesem Konzert waren und jetzt das eine oder andere Lied vermisst haben, unsere Sendezeit ist leider begrenzt. Immerhin dauerte das Konzert 2,5 Stunden, sodass wir es bei weitem nicht in voller Länge ausstrahlen konnten. Ich bitte Sie darum sehr herzlich um Verständnis. Tonmeister des Mitschnitts war Michael Leverkus, Toningenieur Matthias Schurz. Wir danken dem Management von Konstantin Wecker, Konstantin Wecker selbst, seinen Musikern und der Wecker-Crew insgesamt sowie der Stiftung Schloss Neu-Hardenberg für die gute und freundliche Zusammenarbeit. Das war ein Konzert für heute. Am kommenden Montag, das ist dann der 7. August, präsentiert Ihnen mein Kollege Matthias Wegner ein Konzert mit dem Trio des brasilianischen Mandolinisten Hamilton Jolanda, dem Jimi Hendrix der Mandoline. Mitgeschnitten vor gut 2 Wochen im Berliner Club Atrain. Nächsten Montag also 20.03 Uhr in Konzert. Hier kommt jetzt gleich unser Kriminalhörspiel. Zuvor möchte ich mich bei Ihnen aber verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Holger Beitin. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Zweite Mal in diesem Monat. Aber ich kann nichts dafür. Der Bus, er ist ausgefallen. Dann nimmt man sich ein Taxi. Von denen? Es wird niemand gezwungen, bei uns zu arbeiten, Frau Klein. Es gibt genug andere, die gerne diesen... Es kommt nicht wieder vor, ganz bestimmt. Ja, ich muss das melden. Ich kann es doch wieder reinarbeiten, Herr Günther. Bitte. Ich kann doch heute auf die Pause verzichten. Jetzt bauen Sie mal die Stände auf. Ja. Das Duschgel vorne, Vitamintabletten, Taschentücher, Hautcreme, die Regenschirme an die Seite. Ja. Das Duschgel muss noch ausgepreist werden. Haben Sie den Tacker? Ja, hab ich. Sonderpreis 99 Cent. Sie sparen einen Cent. Genau. Ich mach schon mal die Kasse. Dankeschön. Ja. Dafür machen Sie am Samstag Frühschicht. Ja, ja. Und zwar pünktlich. Okay. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Chef. 99 Cent. Ja, danke. Samstag passt mir ja super. Ich habe hier sonst überhaupt nichts vor. Ich hab's so satt. Was war das denn? Du hast Duschgel und Hallo? Granatapfel für die anspruchsvolle Haut. Nur 99 Cent. Herr Günther? Gönnen Sie sich die milde Frische des Südens. Oh Gott! Dofermann, gesund leben und sparen. Zahltag. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Danke. Sie haben niemanden gesehen? Nein, ich war doch draußen. Dann haben Sie den Schuss gehört und sind in den Laden? Ja. Wie spät war es da? Kurz vor 8. Und Sie öffnen um 8? Ja. Er ist also durch den Lieferanteneingang rein und wieder raus. Muss wohl, ja. Wieso stand die Tür auf hinten? Er hat sie aufgemacht. Wer? Ihr Chef? Ja. Warum? Na, um 6 kommt der Lieferant von der Zentrale. Täglich? Dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Wann waren Sie hier? Ich, so gegen 6. Wann ist der Lieferant wieder gefahren? So gegen 6:30. Und wer schließt danach die Tür normalerweise? Ihr Chef oder Sie? Wer gerade Zeit hat. Sofort? Was? Nachdem der Lieferant weg ist. Ja, schon. Meistens. Aber nicht immer? Manchmal, da hat man doch gerade was anderes zu tun. Schnäppchen auspreisen. Wer kennt die Anlieferungszeiten außer Ihnen, dem Filialleiter und dem Lieferanten? Ach, das weiß ich nicht. Die von der Drohfarmer? Die Geschäftsleitung. Ja. Arbeiten Sie alleine hier? Was? Kollegin, Kollege. Ja, eine auf 400. Auf 400? Euro. Geringfügig beschäftigt. Ja. Die kennt die Lieferzeiten. Müsste. Wie heißt sie? Agnieszka. Weiter? Irgendwas Polnisches. Studentin, glaube ich. Genauer haben Sie es nicht? Ach, wir sehen uns nur zur Ablöse. Und was ist mit dem Reinigungsdienst, also für den Laden? Das machen wir selbst. Wir? Ich. Oder die Aushilfe. Gibt's hier eigentlich sowas wie einen Betriebsrat? Betriebsrat? Nee. Sie haben eine Videoüberwachung hier. Ja, für die Kasse. Wieso ist die nicht scharf? Was? Da ist keine Kassette im Rekorder. Ich weiß nicht, das hat Günther... Guten Morgen. Die Herren von der Kriminalpolizei, nehme ich an. Morgen. Regina Schatz. Ich bin die Bereichsleiterin der Drohfarmer-Stores. Mordkommission. Magnus. Mein Kollege Nogat. Guten Morgen kann man das kaum nennen. Nein, Sie haben recht, schreckliche Sache. Und wer sind Sie? Klein, Silvia Klein. Sie haben die Zentrale angerufen. Ja, die Nummer hier im Büro, am schwarzen... Das war sehr gut, danke. Aber Rauchen ist hier nicht gestattet, das wissen Sie. Oh, ja, Entschuldigung. Ich habe sie erlaubt. Ja, so ist nun mal die Vorschrift. Ich mache sie aus. Ja, draußen, bitte. Ja, natürlich. Oder wird sie hier noch gebraucht? Nein, nein, vielen Dank, Frau Klein. Wir haben ja Ihre Adresse. Ja. Falls noch Fragen sind. Haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte? Es sieht nach Raubmord aus. Wer macht nur sowas wegen der paar Euro? Wie viel war denn in der Kasse? Normalerweise sind das 400 Euro Wechselgeld bei Ladenöffnung. Haben und nicht haben. Wie bitte? Frau Klein sagte etwas von einer zweiten Mitarbeiterin, einer Frau Agnieszka. Studentisch, polnisch, auf 400 Euro Basis. Ja, das kann schon sein. Da müsste ich nachsehen lassen. Beziehungsweise, das müsste sich in Günthers Unterlagen finden lassen, im Büro hier. Gut, wir werden das überprüfen. Ist der Tresor aufgebrochen worden? Nein. Ist sonst etwas gestohlen worden? Vielleicht ein paar Vitamintabletten. Vitamintabletten? Das können wir noch nicht sagen, aber vermutlich hat der Täter es nur auf die Kasse abgesehen. Ja, ich bräuchte das für die Versicherung. Ja. Seit wann hat Günther bei Ihnen gearbeitet? Seit über 4 Jahren. Als Filialleiter? Ja, in verschiedenen Filialen. Zu unserer vollsten Zufriedenheit. Ist diese Filiale schon einmal überfallen worden? Meines Wissens nicht, nein. Andere? Wir hatten im letzten Jahr 2 Überfälle in anderen Filialen, aber da ist niemand körperlich zu Schaden gekommen. Die Fälle sind polizeilich bearbeitet worden, nehme ich an. Ja, natürlich. Gut. Meinen Sie, wir haben es mit einem Wiederholungstäter zu tun? Wir ermitteln in alle Richtungen. Wie lange werden Sie brauchen? Ich meine, bis ich den Laden wieder öffnen kann. Die Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen. Ich will nicht drängen, aber... Zeit ist Geld? Das ist eine gut laufende Filiale. Jede Stunde, die wir nicht geöffnet haben, machen wir Verlust. Das ist natürlich tragisch. Da hängen Arbeitsplätze dran. Wissen Sie, ob er alleine gelebt hat? Günther? So viel ich weiß, ja, ledig. Warum fragen Sie? Möglicherweise gibt es jemanden, dem sein Tod nahe geht. Herr... Nogard. Glauben Sie nicht, dass mich das kalt lässt. Einer unserer leitenden Mitarbeiter ist an seinem Arbeitsplatz ermordet worden. Das ist entsetzlich. Aber ich habe hier auch meinen Job zu machen. Wie Sie auch, denke ich. Wir informieren Sie so bald wie möglich. Ja, das wäre sehr nett. Hier, meine Karte. Normalerweise bin ich in meinem Büro zu erreichen, aber heute haben wir eine neue Eröffnung um 11. Und ab 14 Uhr bin ich auf einem Empfang in der Handelskammer. Aber da steht meine Handynummer drauf. Gut, danke. Ich danke Ihnen. Schnittig. Schöner Wagen. Den Audi meine ich nicht. Sondern? Frau Bereichsleiterin, gefällt dir? Halte ich das nächste Mal ein bisschen zurück, ja? Sie imponiert dir. Das hast du gemerkt. Ich kenn doch deinen Frauengeschmack. Ach ja? Dominant, kühl, blond. Schöne Beine. Redest du von mir? Immer, Freddy. Nur das Beste. Und? Fehlanzeige. Um die Tatzeit zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr herum hat niemand aus der Nachbarschaft etwas Ungewöhnliches bemerkt. Jedenfalls, soweit wir das bisher abklären konnten. Aber die Kollegen vom Abschnitt... Gehen noch mal, Gashi. Nicht so despektierlich, Herr Kollege. Und was für schmuddelige Worte du kennst. Welches meinst du, Herr oder Kollege? Was ist mit dem Lieferanten? Da ist Jan dran. Gut. Wilhelm, du kümmerst dich um diese anderen Überfälle auf Drofama-Filialen. Besorg dir die Unterlagen. Glauben wir an einen Wiederholungstäter? Der hier kannte sich mit der Filiale aus. Er wusste, wie er reinkommt. Er wusste, dass der Lieferant an diesem Morgen kommt und um welche Uhrzeit. Dann wusste er auch, dass hier nicht viel zu holen war. Eben. Sieht doch eher wie eine Hinrichtung aus. Gezielter Kopfschuss aus unmittelbarer Nähe. Günther scheint sich nicht mal gewehrt zu haben. Keine Zeit mehr gehabt. Oder Täter und Opfer haben sich gekannt. Warum dann hier? Um es wie Raubmord aussehen zu lassen? Wir überprüfen das Umfeld. Opfer, Mitarbeiter der Filiale. Mitarbeiterinnen. Ja, genau. Kümmer dich um diese Agnieszka. Sieh im Büro nach, ob du ihre Adresse findest. Was denn noch alles? Frau Klein kann dir da sicher helfen. Was hältst du von ihr? Sie raucht. Typische Junggesellenbude. Woran erkennst du das? Bei Jan sieht's genauso aus. Du warst bei Jan zu Hause? Du lädst mich ja nicht ein. Soll ich das Notebook übernehmen? Ja, ich sehe mir die Ordner an. Okay. Wonach suchen wir eigentlich? Wenn wir es gefunden haben, werden wir es wissen. Männliche Logik. Alles, womit er Probleme gehabt haben könnte. Geldprobleme? Finanzen, Familie, Freunde. Doch persönliches Motiv. Apropos, hast du was mit Jan? Was? Der Chef muss alles wissen. Privat oder beruflich? Wie sieht's denn aus bei Jan? Genau wie hier. CDs, DVDs, Videos, Aktenordner. Nur nicht ganz so aufgeräumt. Dafür hat er ein Aquarium. Ich hab eine Hausbar. Wie viele verschiedene Whiskys? Schottische oder irische? Shit. Was ist? Passwort geschützt. Na, daran kann sich Jan abarbeiten. Wenn er mich schon zu sich einlädt. Ja, Strafe muss sein. Pack das Notebook ein für ihn. Was hast du da? Kontoauszüge? Mhm. Was verdient denn so ein Filialleiter? 1700. Und was zahlt er für die Wohnung hier? 300. Hausgeld. Hausgeld. Das heißt, das ist eine Eigentumswohnung. Mhm, sieht so aus. Auf Kredit? Bis jetzt nicht. Hat er die schon abbezahlt von 1700? Na, vielleicht hat er geerbt. Nimm dir seinen Schreibtisch vor. Vielleicht hat er ein Adressbuch oder ein Tagebuch. Junggesellen schreiben kein Tagebuch. Wieso nicht? Junggesellen haben immer etwas zu verbergen. Gesellinnen nicht. Nur vor ihrem Chef. Ja, Wilhelm. Agnieszka Gnielka studiert Germanistik an der FU und jobbt nebenher bei Drofarma. Liegt nichts gegen sie vor, aber sie hat mir etwas Interessantes erzählt. Ach, du hast mit ihr gesprochen. In Günthers Büro war ihre Nummer. Ja, und? Vor ein paar Wochen muss es einen Vorfall in der Filiale gegeben haben. Ein Mann, der Günther bedroht hat. Hat sie ihn gesehen? Nein, die Klein hat ihr davon erzählt. Die Klein? Wäre vielleicht ganz interessant zu erfahren, warum sie uns das verschwiegen hat. Aha. Gut, danke. Die Spurensicherung ist übrigens bald fertig. Soll ich Schatzi informieren? Was? Regina, die Königin von Drofarma. Das mache ich schon. König Kurt persönlich. Was? Moment mal, Kurt. Okay, danke. Die Spurensicherung hat was gefunden. Und? Ich rufe wieder an. Och, Wilhelm! Was gefunden? Wilhelm hat mit der Aushilfe telefoniert. Und? Es gibt einen Hinweis auf jemanden, der Günther bedroht hat. Das passt doch. Was passt? Ich gehe jede Wette ein, dass Günthers Tod nichts mit dem Überfall zu tun hat. Da steckt was anderes dahinter. Für 400 Euro knallt man niemanden ab, vor allem nicht so mafiamäßig. Und was sonst? Abrechnung, vielleicht Spielschulden oder so. Oder ein persönliches Motiv. Zum Beispiel? Rache, Eifersucht. Gratifikation. Hä, was? Hier ist ein Zahlungseingang über 10.000 Euro. Gratifikation, Drofarma. 10.000? Wofür? Das steht da nicht. Wann? Am 3. März. Warte mal, hier war ein Terminkalender vielleicht. Hier ist ein Eintrag. Am 1. März. A-Gericht. Hm? Na, Amtsgericht, Arbeitsgericht. 9.30 Uhr. Ja? Wilhelm, was gibt's? Wir haben ihn. Wen? Unseren Killer. Was? Auf Video! Die von der Spurensicherung haben routinemäßig die Abfallbehälter um den Drohpharma-Laden untersucht. Dabei haben sie die Videokassette gefunden. Ja, Routine zahlt sich eben aus. Wer hat sie da entsorgt, der Täter? Guckt's euch an, da. Günther. Noch lebendig. Betritt den Laden durch den Vordereingang. 7.56 Uhr. Er bereitet die Kasse vor, wie die Kleine es ausgesagt hat. Was ist? Wart's ab. Da ist er. Er trägt keine Maske. Keine Maske, keine Handschuhe. Hält er sich für unsichtbar? Das kann ja nur bedeuten, dass er bislang noch nicht erkennungsdienstlich in Erscheinung getreten ist. Oder es ist ihm egal. Es sieht wie ein Colt aus. Was ist das da in seiner anderen Hand, der linken? Handy? Möglich. Er bewegt die Lippen da, er sagt was, Freddy. Günthers Namen. Die kennen sich? Zumindest kennt er sein Opfer. Nein, nein, Günther kennt ihn auch. Seht euch seinen Blick an. Angst. Erst wiedererkennen, dann Angst. Der weiß, was ansteht. Was sagt Günther da? Kannst du das erkennen, Freddy? Kannst du das vergrößern, Wilhelm? Muss ich erst auf den Computer überspielen. Los, mach das. Ich will wissen, was der sagt. Die berühmten letzten Worte. Scheint aber nicht das gewesen zu sein, was der Täter hören wollte. Schuss. Mein Gott. Stopp. Der sieht direkt in die Kamera. Ja. Er weiß, dass sie da ist. Eiskalt. Nein. Hass. Was hat Günther ihm getan, dass er ihn so richtet? Persönliches Motiv? Ja gut, aber wer denn? Günther scheint außerhalb seiner Arbeit so gut wie keine persönlichen Kontakte gehabt zu haben. In seinem Adressbuch und auf seinem Handy sind kaum Nummern. Die einzigen, die er regelmäßig angerufen hat, waren seine Eltern im Bremerhaven. Sind die informiert? Das machen die Kollegen vor Ort. Wo ist die persönliche Verbindung zwischen Günther und dem Täter? Der sieht eigentlich nicht wie ein Killer aus, oder? Wie hat denn ein Killer deiner Meinung nach auszusehen, Jan? Ich meine, der sieht doch zu alt für sowas aus. So Wilhelms Jahrgang. Naja, aber der ist kleiner als du, höchstens 1,75. Und nicht so gut in Form. Ich danke dir. Dafür hat er mehr Haare. Na, das ist ja nicht schwer. Hey, wir brauchen Abzüge von diesem Bild. Liegen schon auf deinem Schreibtisch. Fahndung? Läuft. Sehr gut. Eben Routine. Apropos, Günther hatte am 1.3. um 9.30 Uhr einen Termin auf dem Amts- oder Arbeitsgericht. Kannst du herausfinden, was er da gemacht hat? Sicher. Gut. Was mit seinen Fingerabdrücken im Geschäft? Er hat keine hinterlassen, siehst du doch. Nichts angefasst. Und die Videokassette? Er hat sie nicht verschwinden lassen. Was? Seht selbst. Der Mörder hat seine Arbeit getan, der Mörder geht. Der geht einfach? Ohne das Geld? Ohne Eile. Ohne Geld, ohne Videokassette. Aber wer... Überraschung. Silvia Klein. 7.58 Uhr. Sie sucht nach Günther. Sie ruft nach ihm. Chef? Jetzt sieht sie ihn. Schock. Keine Sorge, die fängt sich gleich schon wieder. Voilà. Sie hat die Geldkassette. Damit scheidet Raubmord definitiv aus. Da. Jetzt bemerkt sie die Kamera. Und 3, 2, 1, meins. Sendepause. Sie hat das Video rausgenommen und entsorgt. Jan. Hausbesuch bei Silvia Klein? Genau. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wolltest du nicht die Schatz anrufen? Das hat Zeit. Komm, Jan. Hauptkommissar Magnus, Kriminalpolizei. Frau Klein, wir würden gerne noch einmal mit Ihnen sprechen. Frau Klein? Ja? Mein Kollege Faber. Guten Tag. Guten Tag. Können wir reinkommen? Was ist denn noch? Wir würden gerne noch mal mit Ihnen sprechen. Ist aber nicht besonders aufgeräumt. Kein Problem. Soll ich einen Kaffee machen? Ich habe gerade einen neuen... Oh, Sie haben eingekauft. Ja. Die Schatz hat mir für heute unbezahlten Urlaub... Sekt. Gibt's was zu feiern? Ach, das ist ja nur ein Piccolo für einen Kreislauf. Haben Sie den von dem Geld gekauft, das Sie in der Filiale gestohlen haben? Was? Wir haben das Videoband gefunden. Welches Video? Frau Klein, machen Sie es nicht noch schlimmer. Es reicht, dass Sie uns auf eine falsche Fährte gesetzt haben. Wir könnten längst viel weiter sein mit unseren Ermittlungen, wenn Sie uns nicht belogen hätten. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Sie sind heute Morgen zu spät zur Arbeit gekommen. Der Lieferant hat ausgesagt, dass Sie bis zu seiner Abfahrt noch nicht im Laden gewesen sind. Gegen 7.40 Uhr. Günther soll ziemlich wütend auf Sie gewesen sein. Mein Bus ist ausgefallen. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Ist das denn wichtig? Günther hat auf Sie gewartet. Darum hat er die hintere Tür nicht wieder abgeschlossen. Deshalb ist sein Mörder ungesehen in den Laden gekommen. War das Ihre Absicht? Was? Nein. Nein, ich... Kennen Sie diesen Mann, Frau Klein? Ist das der... Ja oder nein? Oh, ich weiß nicht. Ja, kann sein. Kann sein. Da ist einer im Geschäft gewesen vor ein paar Wochen. Das könnte der gewesen sein. Wann vor ein paar Wochen? Am 5. März. Am 5. März, das wissen Sie genau. Da habe ich Geburtstag. Ah, Fisch. Ja. Da ist dieser Mann in Ihrer Filiale gewesen. Was hat er gewollt? Er ist zu Günther ins Büro. Er hat geschrien. Wer hat geschrien? Der Mann. Er hat Günther angeschrien. Warum? Was hat er geschrien? Das weiß ich nicht. Die Tür war zu. Ich habe nur gehört, dass er... Und dann? Danach? Dann ist er wieder raus aus dem Büro und aus dem Laden. Er hat nichts gekauft. Seinen Namen wissen Sie nicht? Nee. Warum haben Sie uns das nicht gleich erzählt? Ich weiß nicht. Sie waren zu beschäftigt mit Ihrer Beute. Haben Sie mit Günther über diesen Vorfall gesprochen? Nein, aber Günther hat mit der Schatz darüber gesprochen. Mit der Bereichsleiterin? Ja, ich bin zu ihm ins Büro, weil ich etwas fragen musste wegen einer Lieferung kurz danach. Und da hat er mit der Schatz telefoniert. Sie haben über diesen Mann gesprochen. Was? Ich habe nur was von einem ungebetenen Besuch gehört. Dann hat er mich rausgeschickt. Anscheinend sind hier alle irgendwie vergesslich. Mhm. Drohfarmer Management Consult Regina Schatz. Magnus. Ah, Herr Kommissar, ist unsere Filiale wieder zugänglich? Wo sind Sie? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich muss mit Ihnen sprechen. Das tun Sie doch. Persönlich. Das ist nicht zeitig. Ich eröffne gerade unsere neue Filiale. Wo ist die? Reuterstraße, aber... Wir sind in einer Viertelstunde bei Ihnen. Was ist denn so wichtig? Frau Klein, falls Ihnen noch was einfällt, was Sie uns bislang vorenthalten haben. Nein. Gut. Was wird denn nun aus... Wir werden Ihre Aussage später zu Protokoll nehmen. Und mit dem Geld? Um eine Anzeige werden Sie wohl kaum herumkommen. Aber ich zahle es zurück. Bestimmt. Ich leihe mir was. Haben Sie denn schon alles ausgegeben? Ich habe doch nur meine Schulden... Das ist eine Sache zwischen Ihnen und der Drohfirma. Können Sie nicht... Regeln Sie das mit der Schatz. Ja, die muss nicht von 900 Euro leben. Und tut mir leid, Entschuldigung. Bitte, können Sie nicht mit ihr reden? Ich verliere sonst meinen Job. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Kommissar. Mein Kollege Faber. Guten Tag. Schatz, angenehm. Was ist denn so dringend? Kennen Sie diesen Mann? Wer ist das? Ist das der Täter? Kennen Sie ihn? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sind Sie sicher? Wo haben Sie das Foto her? Ist das aus der Filiale? Am 5. März hat Günther Sie angerufen wegen dieses Mannes. Ein ungebetener Gast. Können Sie sich an das Gespräch erinnern? Am 5. März? Das ist über einen Monat her. Er hat Günther vermutlich bedroht. Bedroht? In seinem Büro. Bevor Günther Sie angerufen hat. Davon weiß ich nichts, tut mir leid. Günther hatte einen Termin bei Gericht am 1. März um 9.30 Uhr. So. Wissen Sie davon etwas? Herr Kommissar. Haupt. Wie? Hauptkommissar. Oh, Verzeihung. Aber woher soll ich wissen, was Günther bei Gericht gewollt hat? Hatten Sie an diesem Tag bei Gericht zu tun? Ja, da müsste ich in meinen Terminkalender nachschauen. Sind Sie öfter bei Gericht? Was wollen Sie damit andeuten? Da draußen läuft ein Mörder frei herum. Dafür sind Sie zuständig, oder? Herr Hauptkommissar? Drohfarmer, gesund leben und sparen. Verdammt, ich kann nicht mehr. Helmut, du... Vergib mir. Ja, vergib mir. Leb wohl. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Anna. Ich liebe dich. Ja, Freddy? Wilhelm hat das Überwachungsvideo auf den Computer überspielt. Und was hat Günther gesagt? Konntest du was erkennen? Ich habe das nicht gewollt. Sie hat mich dazu gezwungen. Sie? Ja, Singular. Die Schatz? Mehr konnte ich nicht sehen. Er hat die Arme hochgerissen vor dem Schuss. Okay, gut, immerhin. Hast du mit ihr gesprochen? Mit der Schatz, ja. Wir waren eben bei ihr. Lass mich raten. Sie weiß nichts. Sie weiß auf jeden Fall mehr, als sie sagt. Und? Hast du ihr Angst gemacht? Ich hoffe doch. Hat Willem schon was über diesen Gerichtstermin herausgefunden? Noch dabei. Gut, wir sind auf dem Weg zu euch. Alles klar? Kann schon mal einen Kaffee kochen. Wer war das denn? Hast du Neandertaler bei dir im Wagen? Na, so wie der fährt, ja. Woher kann sie das eigentlich? Was, Neandertaler raushören? Nein, das Lippenlesen meine ich. Ich denke, Freddy war bei dir zu Hause. Bitte? Hat sie es dir nicht erzählt? Was? Na, ihre kleine Schwester ist taubstumm. Da lernt man sowas. Lippenlesen und Gebärdensprache. Ich wusste gar nicht, dass sie eine kleine Schwester hat. Angelina. Ah, Italien-Sehnsucht. Hä? Ihre Eltern. Antonia, Angelina. Magnus? Schatz hier. Ja? Ich habe mich kundig gemacht, was ihre Terminnachfrage bezüglich des 1. März betrifft. Und? Sie hatten recht mit ihrer Vermutung, Herr Hauptkommissar. Ich hatte an diesem Tag tatsächlich einen Termin. Beim Arbeitsgericht. Zur gleichen Zeit wie Günther. Frau Schatz? Frau Schatz! Was war das denn? Los, dreh um! Fahr zurück, schnell! Durch? Sie hat eine Menge Blut verloren. Falls sie aufwacht, dann bitte. Rufen wir sie an. Das ist doch klar. Gut. Wir haben eine Zeugin. Sie hat einen Mann gesehen. Die Beschreibung passt auf unseren Kandidaten. Um die 50, untersetzt. Er hat sich mit einem roten Wagen vom Tatort entfernt. Vermutlich Opel Astra, älteres Modell. Kennzeichen? Habe ich schon zur Fahndung. Was mit dem Halter? Freddy kümmert sich drum. Gut. Wie sieht's aus? Bauchschuss. Ja, Freddy. Er ist Kreuzer. Helmut Kreuzer, Weserstraße 17. Gut, kommt dahin. Bewaffnet beide. Wir treffen uns vorm Haus. Kurt, komm her, hier im Schlafzimmer. Los, ruf den Notarzt. Wohl eher die Gerichtsmedizin. Ja. Ach, macht euch weg, ihr Scheißleben. Die Frau ist mindestens seit einer Woche tot. Können Sie schon was zur Todesursache sagen? Sehr wahrscheinlich Herzstillstand. Wahrscheinlich aufgrund der Schlaftabletten. Auf dem Nachttisch? Liegt nahe, ja. Hat sie die selbst zu sich genommen? Jedenfalls habe ich keine Spuren von äußerer Gewaltanwendung feststellen können. Weder in ihren Extremitäten noch im Rachenbereich. Eher im Gegenteil. Im Gegenteil? Na, sie ist gewaschen worden. Und neu eingekleidet. Das Nachthemd. Und die Unterwäsche. Ansonsten hätte ich Spuren ihrer Darmentleerung finden müssen. Das ist ungewöhnlich. Sowas hatte ich auch noch nicht. Er scheint sogar neben ihr geschlafen zu haben. Bei dem Geruch? Echter Liebesbeweis. Ich werde eine toxikologische Untersuchung durchführen müssen. Das Ergebnis kann ein paar Tage dauern. Den vorläufigen Obduktionsbericht gibt's morgen. Danke, Doktor. Sie können sie jetzt wegbringen lassen. Hanna Kreuzer, 53, geborene Schürmann, standesamtlich getraut am 8.8.1988, gelernte Einzelhandelskauffrau, seit 3 Monaten arbeitslos. Kinder? Keine Kinder. Und kein Abschiedsbrief, das ist doch seltsam, oder? Falls sie sich tatsächlich selbst das Leben genommen hat. Glaubst du, ihr Mann hat ihr die Schlaftabletten in den Tee gemixt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach so verschwunden ist. Die scheinen sich gemocht zu haben, über ihren Tod hinaus. Er hat sie gewaschen, neu gekleidet. Er hat neben ihr geschlafen, 1 Woche lang. Sie hätte ihm irgendetwas hinterlassen als Erklärung zum Trost, meinst du nicht? Naja, vielleicht trägt das ja noch bei sich. Andenken. Genau. Und gleichzeitig geht der Drohpharma-Mitarbeiter erschießen? Was hast du über ihn? Helmut Kreuzer, 55, arbeitet als Wachmann für eine Sicherheitsfirma, Shot Security. Ja, No Guard? Hat sich aber laut Personalchef vor einer Woche krank gemeldet. Haben Sie was rausgefunden? Ist die Waffe von denen? Augenblick, ich schreibe mit, okay. Nein, Kreuzer hat zwar einen Waffenhalterschein, aber den braucht er offiziell nicht. Er ist nur im Objektschutz eingesetzt. Drohfarma-Filialen? Nein, Baustellen, Tiefgaragen, sowas. Alles unbewaffnet. Dann hat er sich die Waffe anderweitig beschafft. Ja, aber warum? Wo ist die Verbindung zu Günther und der Schatz? Danke. Glaubst du, es hat was mit Günthers Geld zu tun, mit dieser Prämie? Es gibt eine Verbindung. Die Kreuzer hat bis vor 3 Monaten bei Drohfarma gearbeitet, in Günthers Filiale. Dann ist er gekündigt worden, fristlos. Angeblich, weil sie sich aus der Kasse bedient hat. 4,20 Euro. Sie hat das bestritten vor dem Arbeitsgericht. Am 1. März. Ja, Günther hat da als Zeuge ausgesagt gegen sie. Aufgrund seiner Aussage ist ihre fristlose Entlassung vom Gericht bestätigt worden. 2 Tage später sind 10.000 Euro auf Günthers Konto eingegangen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Gekaufte Falschaussage. Es geht das Gerücht, dass die Drohfarma immer wieder Mittel und Möglichkeiten findet, ihre älteren, festangestellten Mitarbeiterinnen loszuwerden, um sie gegen billigere Arbeitskräfte auszutauschen. Befristete Arbeitsverträge, Dumpinglöhne. Regina Schatz. Wahrscheinlich war sie beim Prozess zugegen. Und Kreuzer auch. Und deshalb hat er auf die beiden geschossen. Aus Rache für den Tod seiner Frau. Du meinst, sie hat sich umgebracht, weil sie entlassen worden ist? Großer Gott. Freddy. Was ist? Seht euch das an. Steinmetzmeister Schrader? Das ist ein Kaufvertrag für einen Grabstein, inklusive Inschrift. Und? Unten, der Text, der da drauf soll. Hier endet das Leben, aber nicht die Liebe. Rührend. Die Sterbedaten. Von beiden? Helmut Kreuzer gestorben, 11. April. Das ist morgen. Der scheint's ernst zu meinen. Hat er vor, sich auch umzubringen? Wenn seine Arbeit getan ist. Er will zu seiner Frau. Er ist noch nicht so weit. Wieso glaubst du? Wieso morgen erst, wenn er seine Rache schon vollendet hat? Du meinst, die Schatz war nicht die Letzte. Wen hat er noch auf seiner Liste? Jan, wie weit bist du mit dem Passwort von Günthers Laptop? Das Suchprogramm läuft noch. Guten Tag. Ihre Einladung bitte. Brauche ich nicht. Was? Kreuzer! Mahlzeit, Herr Kollege. Hab dich gar nicht erkannt, so in Zivil. Siehst ja wie ein Mensch aus. Na, das kann man von dir nicht behaupten. Ha, was treibst du hier? Ich dachte, du bist krankgeschrieben. Hab ich auch gedacht. Aber wenn der Chef ruft... Handy abstellen. Naumann sagt, ihr braucht Verstärkung am Buffet. Willst dich mal wieder richtig satt essen, was? Ich sage dir, alles nur vom Feinsten. Kaviar und Hummeräppchen. Kostet eins so viel, wie wir in der Stunde verdienen. Also fast nichts. Lass mir was übrig. Hummer oder Kaviar? Ja, ein bisschen Shampoos wäre nicht schlecht. Ich will mal sehen, was ich machen lässt. Ach, wie geht's eigentlich deiner Frau? Hat sie schon was Neues gefunden? Ja. Glückwunsch. Oh, die Uhr macht mich wahnsinnig. Dagegen gibt es sicher was bei Drohfarma. Können wir nichts unternehmen? Ich meine, wenn Kreuzer wirklich noch was vorhat, warum sitzen wir dann rum hier? Wieso? Ist doch gemütlich. Wilhelm, echt, du nervst. Ist das ein Kompliment? Oh. Kurt. Ob er mal da gewesen ist mit seiner Frau? Was? Was ist das auf dem Bild da, über dem Sofa? Die Zugspitze? Vielleicht haben sie ihre Hochzeitsreise dahin gemacht. Einmal die Welt von oben sehen. Vielleicht haben sie es nur günstig bekommen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was? Günstig. Du meinst einfache Verhältnisse. Ja, Verkäuferin und Wachmann. Nicht gerade Leistungsträger. Keine Großverdiener jedenfalls. Eher rechtschaffen. Sie hatten nur sich selbst. Worauf willst du eigentlich hinaus? Was sagt uns diese Wohnung über Kreuzer? Die Wohnung? Aufgeräumt. Ja, seine Frau ist tot und er meldet sich krank. Ein Pflichtmensch. Er braucht Ordnung. Du meinst, er schafft Ordnung. Mit der Waffe. Verzweifelte Ordnung. Er räumt auf, okay. Aber sein Motiv ist doch jetzt völlig wurscht. Die Frage ist doch, wer als Nächster? Der Filialleiter, die Bereichsleiterin? Aufsteigende Linie. Eben, der Arbeitsrichter. Der hat die fristlose Kündigung seiner Frau bestätigt. Der wäre das logische nächste Opfer. Die Beisitzer. Ihr Anwalt, der versagt hat. Die Presse, die ihr Bild veröffentlicht hat. Der Richter ist informiert, die Kollegen von der Fahndung überwachen ihn. Wenn Kreuzer in seine Nähe kommt, dann kriegen sie ihn. Sofern er überhaupt noch unter den Lebenden weilt. Vielleicht ist er längst zum Sterben in den Wald gefahren, wie ein echter Indianer. Nein, nein, Kreuzer kehrt hierher zurück, zu seiner Frau, zum Sterben. Ich habe hier was Interessantes. Hast du endlich Günthers Passwort geknackt? Jups, war sein Geburtsdatum. Wie einfallsreich. Mhm. Und was hast du gefunden? Ist das ein geiles Teil. Was hast du gefunden? Eine Audiodatei, Goldschatz. Goldschatz? Der oder die? Na los, lass hören. Wie weit sind Sie? Sie hat sich krank gemeldet. Also die, Schatz. Ist das schon ein Fortschritt? Die ist zäh, die kommt zurück. Dann müssen Sie den Druck erhöhen, Günther. Von wem reden die? Was denn noch? Da steht der Tropfen, hüllt den Stein. Hüllt die Hanna. Hanna Kreuzer? Was ist das? Die Lizenz zum Mobbing? Kommt da noch was? Allerdings. Was ist los mit Ihnen, Günther? Harter Brocken. Dann machen Sie ihr Stress. Ich glaube nicht, dass die von sich ausgeht. Sie haben es doch bei den anderen auch geschafft. Die ist in die Gewerkschaft eingetreten. Weil Sie es nicht verhindert haben. Hätte ich sie umbringen sollen. Was war das denn jetzt? Ein verschlüsselter Mordauftrag? Erstmal war das nur ein mörderisches Lachen. Aber wieso hat Günther die Telefonate mitgeschnitten? Absicherung, Erpressung... Wie lange soll das noch so dümpeln, Günther? Ich muss Vollzug melden. Lassen Sie sich was einfallen. Vollzug? Drehen Sie was. Was denn noch? Mit Speck fängt man Mäuse. Die greift nicht in die Kasse. Sowas macht die nicht. Na, Sie kriegen das schon hin. Außerdem ist da die Kamera. Und die lässt sich ja wohl ausschalten. Das fällt doch auf. Stromausfall, was weiß ich. Was für ein Zufall. Gelegenheit macht Diebe. Da muss die Gratifikation aber etwas großzügiger ausfallen als üblich. Ja, das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst Rücksprache halten. Die 10.000. Und er scheint das nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. Mobbing auf Bestellung. So kommt man an eine Eigentumswohnung. Ja, Nogat. Aber Rücksprache mit wem? Danke. Wir haben Kreuzers Wagen. Eine Streife hat den. Wo? Kantstraße. Ist das beim Arbeitsgericht? Nein, da ist die Handelskammer um die Ecke. Was? Eine Fasanenstraße. Die Schatz hat irgendwas gesagt von einem Termin in der Handelskammer. Stimmt, 14 Uhr. Die Schatz liegt im Krankenhaus. Hast du Netz hier? Ja, allerdings, UMTS, was glaubst du denn? Ach so, googeln? Ja. Glaubst du, Kreuzer ist da? Ohne Not sucht sich niemand einen Parkplatz in der City. Wie spät ist es? Gleich 10 vor 2. Aber wieso die Handelskammer? Was soll er da? Und da haben wir es auch schon. Handelskammer, 14 Uhr, Preisverleihung, Unternehmer des Jahres, Dr. Alexander Springer, Geschäftsführer der Drohpharma AG. Der Geschäftsführer. Na klar, der Fisch stinkt vom Kopf her. Los. Vielen Dank, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sehr geehrtes Komitee, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein angenehmes Gefühl, hier oben zu stehen und als Unternehmer des Jahres geehrt zu werden. Und ich gedenke, das auszukosten. Aber seien Sie unbesorgt, ich werde Sie nicht mit den Umsatz- und Gewinnzahlen der Drohpharma AG beglücken. Obwohl ich weiß, dass einige von Ihnen doch in nicht unerheblichem Umfang in die Aktien unseres Unternehmens investiert haben. Ich weiß aber auch, das Buffet wartet. Und um im kulinarischen Jargon zu bleiben, ich weiß sehr wohl erst recht, jeder Sternekoch ist immer nur so gut wie das Team, das ihm zuarbeitet. In diesem Sinne nehme ich diese Ehrung auch stellvertretend für alle Mitarbeiter und natürlich Mitarbeiterinnen der Drohpharma AG in Empfang, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass dieses Geschäftsjahr das bisher erfolgreichste in unserer Firmengeschichte geworden ist. Glaubst du mir doch? Ja. Ich habe nichts gestohlen. Niemals wirklich. Niemals. Ach, die wollten mich dann nur loswerden. Ja klar, gegen eine Jüngere, die noch weniger verdient, noch weniger. Halt! Sie können hier nicht einfach... Kriminalpolizei. Polizei? Was ist denn los bei Ihnen? Warum geht denn hier niemand an die vielen Telefone? Wir haben eine geschlossene Veranstaltung. Wo? Im Ludwig-Erhard-Saal. Welcher Stock? Der dritte, aber was ist denn? Haben Sie diesen Mann gesehen? Das ist mein Kollege. Kreuzer. Wo ist er? Da oben. Aber... Jan, die Treppe. Was ist denn los? Auf unseren Unternehmer des Jahres. Auf die Dividende. Wie viel gibt's denn dieses Jahr? Ich meinte den Champagner. Haben Sie etwa Drohfarma-Aktien in Ihrem Portfolio? Naja, it's a must have. Ah, deswegen habe ich den Preis bekommen. Herr Dr. Springer? Ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist sicher ein gutes Gefühl, ganz oben zu sein. Ja, darf ich fragen, mit wem ich das Vergnügen habe? Meine Frau hat für die Drohfarma AG gearbeitet. Tatsächlich. Hanna Kreuzer, kennen Sie sie? Bedauere. Sie ist tot. Das tut mir leid. Was ist das? Ist das ein Diktiergerät? Sind Sie von der Presse? Ich habe nichts gestohlen. Was soll das? Was wollen Sie? Niemals, wirklich. Niemals. Ich will, dass Sie sich das anhören. So, ich denke, das reicht das. Security? Ach, die wollten mich dann nur loswerden. Ich will das nicht hören. Ja klar, gegen eine Jüngere. Machen Sie das weg. Die noch weniger verdient, noch weniger. Sie haben sie auf dem Gewissen. Security! Sie haben sie getötet. Also bitte, was wollen Sie mit der Waffe? Bitte... Bitte ganz ruhig. Nein, Sie sollen sich das anhören. Ja. Ich habe 27 Jahre für die Drohfarma gearbeitet. 27 Jahre. Versuch von hinten an ihn ranzukommen. Tage. Pass auf. Ich bin nur zweimal krank gewesen. Immer war ich da. Pünktlich. Pünktlich, immer pünktlich. Das ist der Dank. Was? Ich kann nicht mehr. Polizei, die Waffe runter. Kreuzer. Nehmen Sie die Waffe runter, Kreuzer. Ich habe keine Angst zu sterben. Wir haben Ihre Frau gefunden. Was? Glauben Sie, Ihre Frau hätte das gewollt, was Sie hier tun? Wo ist sie? Wir wissen, was passiert ist, Kreuzer. Ihre Frau ist zu Unrecht verurteilt worden. Eine Diebin, habt ihr sie genannt? Das war ein abgekartetes Spiel. Günther hat sie reingelegt. Wir haben Beweise dafür gefunden. Kaputt habt ihr uns gemacht! Auf seinem Notebook. Sie können sich das anhören, wenn Sie wollen. Anhören? Lassen Sie die Waffe fallen und wir hören uns das Band an. Warum? Ihre Frau wird rehabilitiert. Davon wird sie auch nicht wieder lebendig. Wenn Sie Springer erschießen, auch nicht. Er ist schuld. Bitte. Lassen Sie ihn, Kreuzer. Sie haben sie zur Kriminellen gemacht. Das wird alles aufgeklärt werden, das verspreche ich Ihnen. Die haben unser Leben zerstört. Nehmen Sie die Waffe runter, tun Sie es. Für Hanna. Ich habe sie geliebt. Wir bringen sie zu ihr. Hanna. Nehmen Sie die Waffe runter. Er hat sie getötet. Nein! Kreuzer! Ich halte das nicht aus. Die Bilder in der Zeitung. Wie eine Verbrecherin. Ich habe doch nichts getan. Ich krieg doch niemals wieder Arbeit. Wovon sollen wir denn leben, Helmut? Glaubst du mir? Du glaubst mir doch. Ja. Helmut, du... Oh. Vergib mir. Ja. Vergib mir. Leb wohl. Ich liebe dich. Hier endet das Leben, aber nicht die Liebe. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Manchmal. Ist das tröstlich? Machst du dir Vorwürfe? Ja. Du hattest keine Wahl, Kurt. Wenn du nicht geschossen hättest, wären möglicherweise noch andere zu Schaden gekommen. Unschuldige. Gibt es die? Der Freitod seiner Liebsten ist kein Grund, zur Waffe zu greifen und Menschen zu erschießen. So schuldig sie auch sein mögen. Was sonst? Für sowas haben wir Gerichte. Seit wann glaubst du an Gerechtigkeit? Ich glaube jedenfalls nicht an Selbstjustiz. Und wenn es deine Frau gewesen wäre? Es hat auch Vorteile, Junggeselle zu sein. Manchmal. Hat er ihr geglaubt? Kreuzer seiner Frau? Dass sie nicht geklaut hat? Ja. Du meinst, das war sein eigentliches Motiv? Schlechtes Gewissen? Ach, ich weiß nicht, Wilhelm. Schuldgefühl, Wiedergutmachung, Verzweiflung. Weil er ihr nicht geglaubt hat. Weil er sie nicht genug geliebt hat. Springer wird es überleben. Glatter Oberarmdurchschuss. Du hast ihm das Leben gerettet. Ja, Kurt. Danke, das reicht jetzt. Ist was? Ich habe einen Menschen erschossen. Entschuldige. Springer gibt schon wieder Interviews. Angeblich hat er mit der ganzen Sache Kreuzer nichts zu tun. Der ist sowas von aalglatt. Ich sag euch, der windet sich da raus. Der macht dann noch Reklame mit. Drohpharma, Mull und Pflaster. Scheiß drauf. Kurt! Was ist denn? Lass ihn. Weil er den Falschen erschossen hat. Es ist immer der Falsche, oder? Ja. Kriegt Kurt ein Verfahren? Ein inneres. Zahltag. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Mit Gundbert Warns, Herbert Sand, Daniela Schulz, Marian Funk, Tonio Arango, Marie Leuenberger, Christian Gaul, Frauke Pohlmann, Marie Gruber, Hendrik Arnst, Matti Krause, Eva Kröll, Uwe Müller, Alexander Razzun, Wilfried Hochholdinger. Komposition Frank Mehrfort. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Daniel Sloti. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012. Jetzt habe ich noch drei Programmtipps für Sie, meine Damen und Herren. Zunächst die Entscheidung. Das ist nämlich der Titel eines Features von Kiki Möller, das Sie am 5. August hören können. Kiki wird 39 Jahre jung und sie hat eine weitreichende Entscheidung getroffen. Per Samenspende will sie schwanger werden. Ihre Beziehung ist zerbrochen und sie will nicht warten, bis es zu spät ist. Kiki führt Gespräche mit Freunden und schreibt unzählige Listen, bevor sie in den Nachtzug nach Kopenhagen steigt. Seit ich im Alter von 20 mit Interrail durch Osteuropa gefahren bin, habe ich keinen Nachtzug mehr genommen. Jag har inte åkt nattåg sedan jag var 20. På tågluft genom Osteuropa. Nu åker jag en trebäddskupé. Ich reise in einem Dreibettenabteil. Eine Frau kommt mit einem paar Ski rein und stellt sie in die Ecke. Sie sagt, sie geht Skifahren mit einem Freund. Dann legt sie sich ins Bett über mir. Die andere Frau huscht herein, sagt fast unhörbar Hallo und legt sich ins Unterbett. Wir liegen in der Dunkelheit. Drei Frauen in wackeligen Betten mit demselben Ziel, aber aus verschiedenen Anlässen. Meine Reisegefährtinnen haben etwas gemeinsam, von dem sie keine Ahnung haben. Det är bara dem i hela världen. Sie sind die Einzigen, die wissen, wo ich gerade bin. Gestern wird gesagt, die Hotel an der Unfall sei eine der schweren Forsinkelser på vej mod Helsingør, og det skyldes politiets arbejde på en Aalborg-station. Vi kan i øjeblikket ikke sige, hvordan vi kommer tilbage. Men jeg vender tilbage til det er jättekallt. Es ist sehr kalt. Jeg har gått från stationen og frusit jättemycket. Ich friere. Suttit på ett café i en timme, väntat in. Ich setze mich erstmal eine Stunde in ein Café. Hallo, alle Duvor. Hallo, Tauben. Vet ni varför jag sitter här? Wollt ihr wissen, warum ich hier sitze? Med några barn. Habt ihr Kinder? Die Sorgen und Zweifel, falls die überhaupt nicht mehr wert sind, sind jetzt egal. Oron och funderingarna. Så ska jag åtminstone gå in nu. Jag ska inte strunta i det och bara åka hem. Nu går jag in. Ich laufe nicht weg. Ich betrete die Klinik. Jag tror bara att det är detta som är så jobbigt för att det känns så... Ich finde es schwierig, dass alles so nüchtern... Kliniskt. So klinisch ist. Willkommen, Kiki. Danke. Fühlt sich alles ein bisschen fremd an. Danke fürs Kommen. Auf diesem Weg schwanger zu werden ist okay? Är du säker? Bist du dir sicher? Frågar barnmorskan minuterna innan allt ska ske. Ein paar Minuten, bevor es losgeht. Nein, svarar jag. Nein, sage ich. Är någon som sitter på den här platsen säker? Ist jemand, der auf diesem Stuhl sitzt, sich wirklich sicher? Hon ställer en motfråga. Sie antwortet mit einer Gegenfrage. Vet du vad de flesta som kommer hit svarar när vi frågar vad de är mest rädda för? Weißt du, wovor die Frauen am meisten Angst haben? Nein. Nein. De svarar, för att det ska lyckas. För att jag ska bli gravid. Dass die Behandlung erfolgreich ist. Dass sie schwanger werden. I väntrummet finns en anslagstavla. Im Wartezimmer hängt ein schwarzes Brett, wo Frauen Zettel hinterlassen haben, um mit anderen Kontakt aufzunehmen. De är från Tyskland, USA, Frauen aus Deutschland, den USA, aus Frankreich und Schweden. Kvinnor i 40-årsåldern. Frauen in ihren 40ern, die alle diese Schwelle überschritten haben. Med möjligheten att vända igen. Sie hätten auch umkehren können. Men de har inte gjort det. Aber sie haben es nicht getan, weil... För de har velat. Sie es wollten. Zweifelt. Trotzdem zweifelten. Längtat. Es herbeisehnten. Och vågat. Und es wagten. Die Entscheidung. Feature von Kiki Möller. Am nächsten Sonnabend, das ist der 5. August um 18.05 Uhr. In unserer Reihe Kunststücke Documenta stellen wir Ihnen am Sonntag um 18.30 Uhr das Hörspiel Nacht von Itel Adnan vor. Die Kosmopolitin Itel Adnan gehört zu den wichtigsten Stimmen der arabischen Welt und gilt als Grand Dame der arabischen Literatur. Wir leben bei Tag und mein Gefühl ist, dass wir das Mysterium der Nacht verloren haben, sagt Itel Adnan. Für sie ist die Wirklichkeit aus Nacht gemacht. Ein Text bestehend aus Erleben, Erkenntnis und Vorahnung. Now, waves of roses are blanketing memory. Jetzt überdecken Fluten von Rosen die Erinnerung. In those roses, infinity is infinity. Doch die Lust der Kindheit, infinity is infinity. Zum Kern der Zeit vorzudringen, bleibt. Nichts rührt sich. But childhood's desire to enter time's core remains. Die Lust, Stürme zu bewohnen, führt zu Städten in Flammen. Führt zu Städten in Flammen. Zeichen. Spuren werden zu Zeichen. Und das Denken. Und das Denken geht sich selbst voraus. In den tiefen Kerben. All the oceans. In den tiefen Kerben. This spring. In den tiefen Kerben des Gehirns. Jeder Tag ist ein ganzes Jahr. In this night, all night. Alle Nächte in dieser Nacht. Mit jedem fliegenden Vogel vergeht die Zeit. We wish to inhabit storms lead us to cities in flames. Traces turn into signs and thinking precedes itself in the deep recesses of the brain. Deshalb liegt eine Vergeblichkeit in dieser Nacht. Words melt in reflections. That's why there's a uselessness to this night. In meiner Sehnsucht nach dem Fluss. To my missing the river. In dem Verzug von Liebe. To the delaying of love. Light is picking up momentum in the vicinity of the oak trees that cover this property, this silence. Und das Denken. Das those roses, Denken geht sich selbst voraus. Infinity is infinity. In den tiefen Kerben. In den tiefen Kerben des Gehirns. In Amerika gegen 6, egal wo du auch hinfährst, sagen wir von San Francisco nach Los Angeles, sind die Motels schon voll. Du musst dich beeilen, denn wenn du zu spät bist, musst du wer weiß wie weit fahren, um ein Zimmer zu finden. Aber gerade wenn es spät ist, liebe ich es zu fahren. Ich liebe die Nacht. Die Nacht löscht alles aus, was du nicht sehen willst. Bei Nacht zu fahren. Nacht, Hörspiel der 1925 in Beirut geborenen, in Paris, Kalifornien und in Beirut lebenden Dichterin Itel Adnan. Am nächsten Sonntag, 6. August, 18.30 Uhr. Und heute in einer Woche, am nächsten Montag, gibt es natürlich wieder ein Kriminalhörspiel, dann aus dem Jahre 2002, von dem Autor der Kultserie Gestatten, mein Name ist Cox, Rolf A. Becker. John Bertram, egozentrischer wie glückloser Schauspieler, ist seit kurzem Witwer. Auf einer gemeinsamen Schiffsreise war seine Frau über die Reling gestürzt. Ein Unfall, behauptet er, und hofft, dass die Versicherung zahlt. Und nun wird ihm die Hauptrolle in einem Kriminalhörspiel angeboten. Der Text enthält Szenen aus Johns Ehe mit Eleanor. Wer hat diese intimen Kenntnisse? Wer weiß, dass er seine Frau in den Selbstmord getrieben hat? Ich hatte schlecht geschlafen, schlecht gefrühstückt, mein Auto war immer noch nicht fertig, die U-Bahn überfüllt und meine Stimmung entsprechend mies, als wir die erste Aufnahme machten. Es war eine kurze Szene zwischen Ilja Lubosch und mir. Die erste kleine Missstimmung in der gemeinsamen Wohnung der beiden feindlichen Agenten. Hallo, Stefan, bist du es? Wer soll's denn sonst sein? Es ist ja schon wieder fast 3. Es tut mir leid, Natascha, dass es wieder so spät geworden ist, aber das gehört nun mal zu meinem Leben. Wie hast du den Abend verbracht? Oh, sehr angenehm. Ich war aus. Wie bitte? Ich war nämlich heute auf der Bank, weißt du? Dein Konto ist hoffnungslos überzogen. Ach, also das habe ich aber gar nicht gerne, Natascha. Warum erkundigst du dich nach meinem Konto? Was geht dich das an? Und wieso gibt man dir überhaupt Auskunft? Schließlich gibt es sowas wie ein Bankgeheimnis. Das war eine Kleinigkeit. Der Filialleiter dort ist ein reizender junger Mann. Er hat mir gerne Auskunft gegeben. Und heute Abend sind wir essen gegangen. Ins Walddorf. Oh, er war charmant und freigebig. Ein Mann von Welt. Aha. Natascha, darf man wirklich so schwindeln? Das erzählst du doch nur, um mich eifersüchtig zu machen. Aber dein Konto ist trotzdem überzogen. Und das geht dich gar nichts an. Prima. Das war in der Anlage schon sehr gut. Wir machen eine kleine Pause. Einverstanden? Und die konnte ich gebrauchen, die Pause. Es war wie eine kalte Dusche. Dieses Spielchen hat Eleanor auch immer mit mir gespielt. Eifersüchtig machen. Wenn ich spät abends nach Hause kam, gestand sie mir mit geradezu aufsässiger Schamhaftigkeit, dass auch sie sich blendend amüsiert habe. Mal war es der smarte Zahnarzt von gegenüber oder ein Kollege von mir. Ja, einmal sogar der gute Jürgen Mangelsberg. Kindische Versuche, mich an den heimischen Herd zu fesseln. Aber wie zum Teufel kam das nun wieder in dieses Hörspielmanuskript? Während der Pause kam Dr. Schubert ins Studio. Er wollte, wie er sagte, nur mal sehen, wie es denn so geht. Wir sind ein prima Team. Da macht Arbeit Spaß. Na, wundervoll. Aber Herr Dr. Schubert, ich würde gerne wissen, wessen goldene Worte ich da eigentlich spreche. Wer ist der Autor? Er nennt sich Fred Turing. Fred Turing. Der Name sagt mir nichts. Mir auch nicht. Der Verlag macht gar keinen Hehl daraus, es ist ein Pseudonym. Aber die Leute im Verlag müssten es doch wissen. Sie sagen, der Autor habe sie zum Schweigen verpflichtet. Können Sie nicht doch noch mal nachhaken, lieber Doktor? Ich brauche es aus persönlichen Gründen. Und die lassen wir mal gleich aus dem Spiel, mein lieber Bertram. Wir verhalten uns da absolut korrekt. Pseudonyme müssen auf Wunsch gewahrt werden. Das steht in jedem Verlagsvertrag. Verzeihen Sie, Herr Simbach würde jetzt ganz gerne weitermachen. Ja, selbstverständlich, gerne. Der Schrei des Kormoran. Kriminalhörspiel von Rolf A. Becker am nächsten Montag, 21.30 Uhr. Und jetzt noch, bis Studio 9 Kompakt um 22.30 Uhr, kurz ein akustischer Eindruck, wie das Klima in Südafrika klingt.